Im Quartier hinter der Front. Das Ruhequartier unserer Kompanie befindet sich nunmehr in einem anderen Gutshof. Mit noch zwei Gewehrbedienungen liegen wir in einem größeren Raum. Als Betten sind Pritschen übereinander gebaut. Am Vormittag haben wir meist 2 Stunden Dienst, wie Gewehr und Fahrzeug reinigen oder ähnliche Funktionen. Dann bezieht eine Bedienung auch einmal einen Tag Fliegerwache. Der Nachmittag ist dienstfrei. Meist gehen wir dann in das Soldatenheim, wo man Zeitungen lesen kann. Ab und zu gibt die Regimentskapelle ein Platzkonzert, das wir nicht versäumen, denn Musik wird sonst selten geboten. Die Kompanie ist nicht stark. Wir haben 7 Gewehre mit doppelter Besatzung, sodass die Kopfzahl mit Fahrern und anderem Personal ungefähr 85 Mann beträgt. An unser Gehöft grenzen große Weideplätze, die von hohen Brombeerhecken in kleinere Parzellen geteilt werden. Auf solchen Wiesen grasen unsere Pferde. Tabakfelder ziehen sich durch die fruchtbare Gegend. Dazwischen dehnen sich immer wieder eingezäunte Weideflächen, auf denen sich Rinderherden tummeln. Obwohl wir Erlaubnis haben, bis 21 Uhr ausgehen zu können, wird davon wenig Gebrauch gemacht. Wir machen uns frohe Stunden auf unserer Bude. Da herrscht schon allerhand Leben, denn 3 Gewehrbedienungen sind immerhin 15 Mann. Ein ganz besonderes Unikum haben wir unter uns, einen Cottbusser. Er ist von Beruf Humorist und Bauchredner. Aus primitivsten Mitteln hat er eine Teufelsgeige gebaut, die viel zum Zeitvertreib beiträgt. Da werden komische Vorträge gehalten und gesungen. Dabei vergeht die Zeit immer schneller, als uns lieb ist. Zuweilen wird auch sehr viel Karten gespielt. Kaum sitzen 3 Mann beisammen, liegt auch schon die Spielkarte auf dem Tisch. Mancher hat seine Löhnung mehrmals im Voraus verspielt. Unser Raum hat noch einen Notausgang. Von innen ist er mit einem Kistendeckel verdeckt. Draußen führt er in eine Brombeerhecke und dann ins Freie. Für Uneingeweihte ist das Schlupfloch nicht sichtbar. Wenn nun der Kompaniefeldwebel über den Hof geht und sich unserer Bude nähert, um einen oder mehrere für irgendwelche Beschäftigungen zu holen, fegt die ganze anwesende Kolonne durch das Schlupfloch ins Freie. Er trifft dann immer nur den Stubendienst an, den er nicht wegnehmen kann. Der Feldwebel verschwindet dann wieder, um auf einer anderen Bude sein Glück zu versuchen. Erst wenn der Stubendienst Luft rein meldet, kriechen die Leute, die so lange hinter der Brombeerhecke gewartet haben, wieder in die Bude. Ungefähr 1/4 Stunde von unserem Hof entfernt grasen eine Anzahl Kühe auf einer Weide. Diese bleiben auch über Nacht draußen. Da wir auch gerne einmal Milch trinken und Zocher melken kann, beschließen wir, uns welche zu besorgen. An einem Abend machen wir 3, Thiel, Zocher und ich, uns auf den Weg. Im Quartier war schon allerhand Betrieb, als wir uns unauffällig durch das Schlupfloch verstahlen. Gesagt haben wir niemand etwas von unserer Exkursion. Die Kochgeschirre befestigten wir unter dem Rock. Wir müssen einige Zäune überklettern, dann versperrt uns ein Heckenzaun den Weg. An diesem gehen wir ein Stück entlang und Zocher findet bald einen Durchschlupf. Dann übersteigen wir noch einen Zaun und befinden uns auf der Weide, auf der die Kühe sind. Das Vieh liegt zum großen Teil. Einige Kühe stehen bei unserem Herannahen auf. Thiel setzt sich auf den Zaun und späht in die Nacht hinaus. Er hält Wache. Ich muss die Kochgeschirre halten und Zocher melkt. Wir sollten an diesem Abend aber besonderes Pech haben. Zocher hat das erste Kochgeschirr ziemlich voll, als es ihm die Kuh mit dem Bein aus der Hand schlägt. Er meint, die Kuh ist kitzlig und versucht sein Glück bei einer anderen. Eine andere Kuh fängt an zu brummen, dann brüllt sie, nach und nach brüllen auch weitere Kühe. Zocher lässt sich nicht stören. Ein Kochgeschirr ist voll, das nächste kommt dran. Die Kühe brüllen immer weiter, da pfeift Thiel seinen Warnungspfiff und springt von seinem Hochsitz herab. Er weist mit der Hand nach einer Richtung und ruft uns zu. Als wir uns im Weglaufen umdrehen, sehen wir, dass ein Zivilist und ein Soldat, anscheinend ein Feldpolizist, auf uns zugerannt kommen. Sie haben eine Laterne mit und ein Hund bellt neben ihnen. Im Laufen verschließen wir das eine Kochgeschirr und türmen mit Riesenschritten in entgegengesetzter Richtung über die Wiese. Wir springen über einen Wassergraben und erreichen gerade einen Zaun, als uns der Hund mit lautem Gebell einholt. Mit der nur einem Frontsoldaten eigenen Geschwindigkeit setzen wir über den Zaun hinweg, jedoch Zocher eine Sekunde zu spät. Der Hund erwischt sein Hosenbein und behält ein Stück davon in seinen Zähnen. Das Loch in dem Heckenzaun fanden wir glücklicherweise sofort. Dann laufen wir an der anderen Seite ein Stück entlang, um eine andere Richtung einschlagen zu können. Auf Umwegen erreichen wir etwas abgehetzt unser Quartier. Durch das Schlupfloch kriechen wir in den Raum, ohne dass es die anderen merken. Hier herrscht noch mehr Lärm, als wir fortgingen. Auf dem wackligen Tisch steht der Cottbusser und raspelt auf seiner Teufelsgeige. Dazu singt er einen Gassenhauer. Den Refrain brüllt die ganze Meute mit, die zum Teil herumsteht und teils kartenklitschend an den anderen Tischen hockt. Unser Auftauchen zwischen den Pritschen ist gar nicht bemerkt worden. Thiel gibt Zocher eine andere Hose, die dieser sofort anzieht. Die beiden Kochgeschirre mit Milch stellen wir in die Holzwolle unserer Pritschen. Dann mischen wir uns unter die anderen. Die Uhr ist schon nach 21 Uhr und das Hoftor längst verschlossen. Es ist gut, dass wir zu Hause sind, denn zufälligerweise kontrolliert heute der Feldwebel selbst die Quartiere. Mit gewisser Befriedigung stellt er fest, dass alle da sind. Dann verschwindet er wieder. Wir aber haben für alle Fälle ein Alibi. Hier oben ist die Verpflegung etwas knapper, als wir gewöhnt sind. Aber der Appetit der Leute ist größer. Folglich holen sie sich das Fehlende da, wo es zu finden ist. Es gibt immer ein paar Spürnasen, die stets etwas finden, auch wenn andere schon 10-mal da gesucht haben. Manche unvorsichtige Henne, die sich greifen ließ, musste dran glauben. Die jüngeren Leute werden öfter zum Kartoffelschälen kommandiert. Wenn sie wieder auf die Bude kommen, bringen sie gewöhnlich mehr Kartoffeln aus den Taschen, als sie überhaupt geschält haben. Als die Geschichte ans Licht kommt, müssen die Küchenbullen ihre Kartoffeln wieder selbst schälen. An den Brombeerhecken, die die Weideplätze umzäunen, gibt es massenhaft Brombeeren, die aber ganz oben in 2 Meter Höhe hängen. Unten sind sie längst abgenommen. Thiel und ich haben uns eine Leiter zusammengezimmert, mit der wir auf die Hecken hinaufklettern können. Wir pflücken die Kochgeschirre voll, setzen uns an den Rand und essen sie leer, um sie dann wiederum zu füllen. Einmal hatte Zocher Kartoffeln gebracht und wir hatten 2 Kochgeschirre voll Beeren. Da gab es abends Kartoffeln und Brombeermarmelade. Sie war allerdings etwas sauer, denn wir hatten keinen Zucker. So sind mittlerweile die 5 Ruhetage vergangen. Heute Nachmittag geht es wieder für 15 Tage nach vorn. Wir befinden uns in einem Bunker der 3. Linie und ganz allein auf weite Flur. Das ist immer eine schöne, ruhige Zeit. Jetzt können wir noch einmal 5 Tage richtig ausschlafen, was wir im Ruhequartier nicht konnten. Nachts braucht nur ein Gasposten zu stehen. Wir packen nach unserer Ankunft und nachdem die abgelöste Bedienung abgezogen ist, unser Gepäck aus und richten uns häuslich ein. Zu unserem größten Erstaunen bringt Zocher eine geschlachtete Henne aus seinem Sack. Gerupft und ausgenommen hatte er sie schon. Er fand bloß keine Gelegenheit zum Braten, denn das durfte niemand wissen. Am liebsten würde er sie sofort zubereiten, aber es gibt kein Wasser und es ist Nacht. Feuer möchten wir nicht anbrennen. Er zerlegt die Henne und steckt die Teile in 2 Kochgeschirre, damit sich nicht etwa die Ratten den Magen verderben. Am nächsten Morgen gibt es nun ein saftiges Frühstück. Die Henne mundet vorzüglich. Dann streifen wir abwechselnd in der Gegend herum und besuchen die beiden Nachbargewehre. Dabei müssen wir schon etwas vorsichtiger sein, damit uns der Engländer diese Spaziergänge nicht verleidet. Er ist jetzt auch nicht mehr so zahm. Ein paar einschlagende Schrapnells werden aber von uns gar nicht für voll genommen. Nachts ist es schon lebensgefährlicher. Maschinengewehrkugeln säuseln dicht über unseren Unterstand. Manchmal klatschen sie auch an die Betonwände. Der am Unterstand vorbeiführende Weg, der in die vordere Stellung führt, ist nachts nur unter Lebensgefahr gangbar, denn man kann sich nicht rasch genug in Sicherheit bringen. So genau liegt die Geschossgarbe. Wir haben entsprechende Schilder angebracht. Trotzdem findet Imme, als er seinen Morgenbummel macht, einen Toten, den wir im Laufe des Vormittags nach Sonnebeek bringen. Imme hat die Meldung zu Reimann gebracht und auf dem Wege den von einer Granate ausgegrabenen und gut erhaltenen Schädel eines Toten gefunden. Alles Fleisch ist herausgefault. Sein ehemaliger Besitzer hat ein sehr gutes Gebiss gehabt. Von wem wird er wohl stammen? Von Freund oder Feind? Wir können es nicht feststellen. Thiel stellt den Totenkopf über den Eingang unseres Unterstandes neben einen als Vase verwandten Ausbläser, in dem noch verwelkte Blumen stecken. Abends bringt die Küche die Post mit nach vorn. Für Thiel ist ein großes Paket dabei, auch für Lorenz, dessen Geburtstag in den nächsten Tagen ist. Ein guter Onkel hat ihm eine Flasche Cognac und einige Schachteln Zigaretten geschickt. In dieser Nacht feiern wir seinen Geburtstag schon im Voraus. Man kann ja nicht wissen, was am anderen Tag passiert. Die Herrlichkeit sollte bald ein Ende haben. Als wir 5 Tage in der 3. Linie verbracht haben und abends eigentlich in der 2. ablösen mussten, werden wir von anderen Truppen abgelöst und aus der schönen Stellung herausgezogen. Noch 2 Tage bleiben wir im Quartier zum Moschlede. An einem nebligen Vormittag marschiert die Kompanie zum Bahnhof. Noch wissen wir nicht, wohin die Reise geht. Das schöne Wetter ist vorbei und es ist plötzlich rau und kalt geworden. Über der Landschaft lagert den ganzen Tag dichter Nebel. Müde fallendes Laub zeichnet den Spätherbst.